Ist es nicht so, dass, als euch ein Unglück traf, obwohl ihr den Feind mit einem zweimal so großen getroffen hattet, ihr sagtet, woher kommt das? Sag, es kommt von euch selbst. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht.